نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Ja, willkommen meine lieben Schwestern zu unserer vierten Lektion. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgebt, was euch lieb ist. Und was immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Von dem ausgeben, was einem lieb ist. Ja, das Fasten eigentlich ist ja auch eine Art, nicht eine Art, ist ja auch ein Verzicht. Verzicht auf den Genuss der Nahrung, auf die Stärkung der Nahrung, auf die kleinen Snacks, die man zwischendurch einnimmt, auf das Verfolgen der Befriedigung der menschlichen Neigungen. Ja, der eheliche Verkehr ist auch verwehrt während der Fastenzeit. Was kann man sonst noch so opfern oder verzichten? Den Besitz. Und das ist hier auch genau in der Aya angesprochen. Von dem ausgeben und spenden, was einem lieb ist. Ja, also nicht immer das aussuchen, was sowieso keiner haben will, was ich sowieso wegwerfen wollte, sondern von dem, was einem lieb ist, wo man selber noch Gefallen dran findet. Man kann aber auch über den Besitz hinaus die Zeit opfern, die einem lieb ist. Ja, Heim, Haus, Kinder, viele Dinge sind da, die man opfern, verzichten, auf den Genuss von diesen Dingen verzichten kann. Warum? Für die Liebe Allahs. Denn Iman ist ja, wie wir gelernt hatten, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Denn diejenigen, die gläubig sind, sind am stärksten in der Liebe zu Allah. Deswegen, hier und da muss das unter Beweis gestellt werden. Und es wird geprüft werden. Und ihr werdet die Birr, also die Frömmigkeit, die Güte. Birr bedeutet, sagen die Mufassirin auch, wird auch als das Paradies gedeutet. Ihr werdet das Paradies nicht erreichen, bis dass ihr von dem ausgebt, was ihr liebt. Ja, Birr ist also die vollkommene Güte, also die Güte in einem Ausmaß, der schon ja, vollkommen ist, Frömmigkeit, alles Gute auch. Ja, ihr werdet das Gute, selbst gut zu sein, das Gute nicht erreichen und auch, wie wir eben sagten, das Paradies. All das ist also auf dem Weg des Opferns zu erreichen. Alle Speisen waren den Kindern Israels erlaubt, außer dem, was Israel, also der Prophet Jakob, sich selbst verbot, bevor die Tora offenbart wurde. Sag, bringt doch die Tora bei und verlest sie dann, wenn ihr wahrhaftig seid. Also alle Speisen, die in der Scharia, in der Gesetzgebung von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, halal erlaubt waren, sind, die waren auch davor schon halal und erlaubt. Aber die Kinder Israels hatten dann im Verlauf der Zeiten durch eigene Initiative manche Dinge für unerlaubt, haram erklärt. Als dann der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam und durch seine Gesetzgebung, die Allah ihm offenbart hatte, wieder zum ursprünglichen Erlaubtem, Halal brachte, dann war das ein Anlass für diese Menschen zu reden, zu kritisieren und zu beschuldigen. Und hier wird gesagt, bringt doch euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid, dass diese Dinge wirklich und wahrhaftig von Allah als Haram erklärt worden sind. Ja, und so ist das immer in einer Gesellschaft, in dieser Entwicklung, wo Menschen zusammenkommen und wo einer dann oder viele aufgrund religiösen Beweises versuchen klarzumachen, dass in der Religion ist, das und das zu essen, diese und diese Farbe zu tragen, diese und diese Beziehung zu pflegen, was auch immer. In der Religion ist das in Ordnung. Wenn man dann aber in einer Tradition lebt, wo das traditionsgemäß etwas Verwerfliches gilt und nicht nur als Tradition gewertet wird, sondern wo die Menschen meinen, das hätte einen religiösen Charakter. Nein, nein, die Religion erlaubt uns nicht, dass wir das tun. Aber sie haben keinen Beweis dafür. Dann erlebt man eine große, große Schwierigkeit, diese religiös gefärbte Tradition aus den Köpfen der Menschen, dass die Menschen dazu eine andere Meinung einnehmen können. Die tun sich unglaublich schwer damit, etwas, was sie als religiös betrachten, dass sie dann einfach akzeptieren, dass das keinen Beweis hat, dass das etwas Traditionelles ist, dass es etwas Kulturelles ist, was auch immer, aber dass das bitteschön nicht auf Allah zurückzuführen ist. Ja, und das war damals dann also genauso, und ihnen wird hier gesagt, bringt den Beweis, ja, also es kann nicht einfach jeder sagen, was er einfach möchte. Wenn ihr meint, dass diese Dinge verboten sind, dann bringt doch die Tora herbei und sagt, wo der Beweis ist, wenn ihr wahrhaftig seid. Wer also nach alledem gegen Allah noch Lügen ersinnt, jene sind die Ungerechten. Sag, Allah hat die Wahrheit gesprochen. So folgt dem Glaubensbekenntnis Ibrahims a.s. als Anhänger des rechten Glaubens, und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Das erste Gotteshaus, das für die Menschen gegründet wurde, ist wahrlich dasjenige in Bekka. Bekka ist ein anderer Name für Mekka. Als ein gesegnetes Haus und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner. Ja, und das ist ja auch eigentlich ein Zeichen von der Liebe zu Allah. Die Reise zum Haus Allahs, also die Kaaba in Mekka, diese Reise dorthin macht man auch nur, wenn man eine Liebe zu Allah verspürt. Ja, wenn man eine Liebe und auch eine Opferbereitschaft Opferbereitschaft hat für diese Liebe von Allah. Als ein gesegnetes Haus und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner. Darin liegen klare Zeichen. Es ist der Standort Ibrahims, und wer es betritt, ist sicher. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Ja, das ist also Pflicht auf den Menschen, wenn sie es vermögen, dass sie die Hajj oder die Umrah, also die Hajj ist verpflichtend, die Umrah ist freiwillig, Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Ja, und Allah braucht ja eigentlich nicht, dass wir jetzt hin und her reisen und opfern und... Ja, er braucht all diese Dinge nicht. Aber all das ist auch nur Prüfung. Wer ist bereit zu opfern? Sogar so sehr zu opfern, dass er eine Reise unternimmt zu einem Haus, wo ihn persönlich kein großer weltlicher Nutzen erwartet. Gut, der Handel ist erlaubt und man kann hier unter, aber man kann auch an anderen Orten handeln. Ja, das ist also eine Reise, die auch von Liebe und Opferbereitschaft geprägt ist. Und Allah informiert uns also in dieser Aya, dass die Hajj, die Pilgerfahrt, große Pilgerfahrt, sagt man so im Sprachgebrauch, dass die verpflichtend ist, aber auf wen? Auf diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Was bedeutet Möglichkeit haben? Das bedeutet einfach in der Lage dazu sind. Sprich, finanziell in der Lage, körperlich in der Lage, ja, Gesundheit muss da sein, finanzielle Voraussetzungen müssen natürlich da sein. Und für die Frau sagen die Ulama, dass sie auch einen Mahram, also einen männlichen Verwandten, der sie begleitet, dass so jemand halt da sein sollte für sie, den sie nicht heiraten kann, also entweder Ehemann, Sohn, Vater, Bruder, Onkel oder ähnliches. Und da muss sich auch wirklich jede Frau, bevor sie diese Reise unternimmt, informieren, inwiefern sie wirklich dafür vorgesorgt hat, dass alles so ist, wie es sein sollte. Und wer dann aber die Möglichkeiten hat und dann verweigert, ja, dann ist das auch etwas, was bei Allah als etwas, ja, ein großes Vergehen gilt. Und ohne eine Entschuldigung, also ohne irgendeinen Grund, einfach aus Nachlässigkeit, darf man und sollte man diese Pilgerfahrt, diese Verpflichtung nicht einfach unterlassen. Sag, o Leute der Schrift, warum verleugnet ihr Allahs Zeichen, wodurch Allah Zeuge dessen ist, was ihr tut? Sag, o Leute der Schrift, warum haltet ihr die glauben, von Allahs Weg ab, indem ihr danach trachtet, ihn krumm zu machen, also den Weg Allahs krumm zu machen, wo ihr doch Zeugen seid. Doch Allah ist dessen nicht unachtsam, was ihr tut. Ja, das ist auch so ein Phänomen. Manchmal ist ja so, dass man selber schon etwas nicht tut, jetzt wie Ahlul Kitab, die auf diesen Weg nicht gingen. Und das war dann auch noch nicht genug. Sie wollten auch andere nicht drauf gehen lassen und trachteten danach, ihn in Augen der Gläubigen als krumm erscheinen zu lassen. Wie könnt ihr auf diesen Weg gehen? Seht ihr nicht, das und das ist nicht schlüssig oder das und das scheint nicht wahr zu sein und ihn so den Menschen unbeliebt und als unwirklich und unwahrhaftig erscheinen zu lassen. Ja, und das ist dann noch schlimmer. Selber nicht tun und andere auch nicht lassen. Das ist dann nicht nur noch schlimm, das ist dann schlimmer und noch schlimmer. O, die ihr glaubt, wenn ihr einer Gruppe von denen gehorcht, denen die Schrift gegeben wurde, werden sie euch, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zu Ungläubigen machen. Wie aber könnt ihr wieder ungläubig werden, wo euch doch Allahs Zeichen verlesen werden und unter euch sein Gesandter ist? Doch wer an Allah festhält, der wird gewiss auf einen geraden Weg geleitet. Ja, ihr seht auch, das kommt immer wieder vor, die Tatsache, dass man die Ayat, die Verse Allahs, verlesen bekommt. Ja, eins ist ja selber lesen. Und das andere ist verlesen, also dass man zuhört. Jemand liest dir vor und du hörst nur zu. Und das sind nun mal zwei verschiedene Dinge. Denn beim Lesen selber ist man auch mit der Aktivität des Lesens selber beschäftigt. Beim Zuhören ist es eher möglich, auf die Bedeutung oder nur auf die Bedeutung zu achten, weil man ja selber mit den Augen den Text nicht verfolgen muss oder in diesem Moment nicht verfolgt. Ja, und die Besonderheit des Koran ist nun mal auch, dass er nicht nur einfach ein Buch ist, sondern er ist ja auch das Wort Allahs. Ja, Kalamullah. Das heißt, ihn auch zu hören, so wie man eine Rede zuhört, ist auch eine ganz besondere Wirkung, die sie dann auf das Herz hat. Und ja, das ist ein Beispiel jetzt nur, aber wie man Kindern ein Buch vorliest. Ja, man kann sagen, Kind, hier, ich drücke dir das, wenn die lesefähig schon sind, ich drücke dir ein Buch in die Hand, gehe in dein Zimmer und lies das Buch selber. Ja, oder man setzt sich hin und liest dem Kind vor. Und ihr werdet alle, die diese Erfahrung schon gemacht haben, ist eine ganz andere Wirkung, ein Kind zum Zuhören zu bewegen, und ganz andere Fähigkeiten werden entwickelt durch das Zuhören, als wie sie sich entwickeln würden durch das Selbstlesen. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders, denn als Allah Ergebene. Ja, was sind die zwei Befehle, die in dieser Ayah gegeben werden? Fürchtet Allah in gebührender Furcht. Und was noch? Und sterbt ja nicht anders als Allah Ergebene. Ja, als Muslime sterben, bis zum Ende durchhalten. Ja, bis zum Ende in diesem Zustand verweilen, Allah ergeben zu sein. Ja, und Taqwa zu haben, also sich um Allahs Willen vor dem Verbotenen und allem, was Allah unzufrieden machen würde, zu hüten, vor dem Zweifelhaften zu hüten, vor dem unschönen Dingen zu hüten, vor dem Verhassten zu hüten. Je mehr Taqwa, desto mehr macht man das. Und nach allem zu streben, in dem Allahs Zufriedenheit liegt. Das ist Taqwa. Ja, und gerade dieses Zweifelhafte, das ist auch so ein Thema. Ibn Umar radiallahu anhu wird von ihm überliefert, dass er sagte, لا يبلغ العبد حقيقة التقوى, dass der Diener, der Knecht, wird nicht die Realität, die Wahrhaftigkeit von Taqwa erreichen, حتى يدع ما حاك في الصدر, bis er das oder bis er von dem ablässt, was in seiner Brust umhergeht, also was ihn nicht ruhen lässt, was in seinem Gewissen sticht. Ja, was ihn im Gewissen quält, wo er weiß, boah, ich glaube schon, dass das nicht in Ordnung ist, aber ich bin im Zweifel. Bis man nicht von dem lässt, sagt Ibn Umar, wird man auch die Essenz, die Wahrhaftigkeit von Taqwa nicht erreichen. Ja, denn letztlich ist egal, wie viel Wissen einer von uns hat, ja, wir können trotzdem, egal wie viel man gelernt hat, wir können nicht eine Checkliste von all dem machen, was 100% falsch ist und 100% richtig. Es wird immer wieder, wir sind Menschen und Menschen leben in einer natürlichen Umgebung, und in diesen natürlichen Umgebungen gibt es immer wieder Dinge, wo man nicht genau weiß, ja, nein, schwarz, weiß, es gibt unglaublich viele Grauzonen. Ja, und in diesen Dingen muss man irgendwo mit dem Gewissen auch, das heißt nicht, dass wir nicht lernen sollen, natürlich lernen wir, ja, und trotzdem wird man auch mal mit dem Herzen entscheiden müssen, mit dem Gewissen entscheiden müssen, nach dem Gefühl entscheiden müssen. Und da muss man immer sich dafür entscheiden, was macht meinen Herrn wohl zufriedener? Und wie kann ich mich mehr hüten vor seiner Unzufriedenheit? Und das ist dann Gottes Bewusstsein. Und das sehen wir auch durchgehend in den gesamten Erlassen oder Gesetzgebungen, die uns vom Propheten sallallahu alaihi wasallam übermittelt worden sind, dass der Gläubige soll immer vom Sicheren ausgehen. Ja, wenn einer von uns zum Beispiel nicht mehr weiß, habe ich jetzt 3 Raka'a gebetet oder 4 Raka'a gebetet, wie war das jetzt nochmal, dann soll er von dem Sicheren ausgehen. Warum? Damit der Zweifel entfernt wird. Ja, der Zweifel gilt als etwas nicht Löbliches, nicht Wünschenswertes im Leben des Gläubigen. Und wo er kann, soll er ihn immer versuchen zu vertreiben, zu entfernen und vom Sicheren auszugehen, damit er mit voller Ruhe des Herzens seine Taten praktizieren kann. Und wenn wir etwas nicht wissen, dann wurde uns auch geboten, فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, dann fragt diejenigen, die Leute der Erinnerung sind, also die Wissenden sind, ist damit gemeint, fragt die Wissenden, wenn ihr es nicht wisst. Ja, deswegen, klar, Haram sind eigentlich relativ wenige Dinge verglichen mit dem, was halal ist. Verboten sind wenige Dinge verglichen mit dem, was erlaubt ist. Aber die Grauzonen, diese Übertrittszonen, ja, die Dinge dazwischen, die sind unglaublich viele. Und deswegen, der Gläubige ist der, der auf der Hut ist. Und immer versucht, aus dem Zweifel rauszugehen, rauszubleiben, fernzubleiben und in den Grenzen Allahs, die unglaublich weit sind. Die Grenzen von Allah sind sehr weit. Er hat uns unglaublich viel Freiheit gelassen und großzügige Auswege auch gegeben. Aber wir hüten uns nicht nur vor der Sünde selber, sondern auch schon von den Wegen, die zur Sünde führen. Ja, und je mehr man das macht, je mehr man Taqwa hat, desto mehr wird man das auch machen. Und Taqwa haben wir jetzt schon wirklich oft im Koran gehört. Das ist nichts Neues jetzt für uns. Aber hier wird uns nochmal gesagt, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Wie es recht ist, wie es zusteht, wie es rechtens ist, dass man Allah fürchtet. Fürchtet Allah, habt Taqwa so, wie es recht ist, vor Allah Taqwa zu haben. Ja, und deswegen aus Scham, ja, aus Scham und aus dieser Gottesfurcht heraus vor Allah auch vor dem Unsicheren zu schützen, ja, zu lernen, sich zu bemühen, um das zu kümmern, was wirklich wichtig ist, all das gehört dann dazu. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einem berühmten Hadith, die meisten von euch werden das bestimmt kennen, dass al-Muslimu achul Muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Der Muslim ist der Bruder des anderen Muslim. Er unterdrückt ihn nicht, er lässt ihn nicht im Stich und er geringschätzt oder verachtet ihn nicht. Und dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dreimal: At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Die Taqwa ist hier, die Taqwa ist hier, die Taqwa ist hier. Und er zeigte mit seinem Finger auf sein Herz. Ja, dort befindet sich die Taqwa. Wenn dort Gottes Bewusstsein ist, dann wird sich das auch in den Taten, in der Vorsicht, in dem Streben nach dem Richtigen, wird sich das auch gewiss zeigen. Und wenn sie von dort nicht wächst, ja, wenn dort kein Taqwa ist und nur rein äußerlich durch Kontrolle zum Beispiel oder durch rein äußerliche Rituale versucht wird, ein bestimmtes Benehmen hervorzubringen, dann wird das nicht genug sein. Ja, das wird nicht reichen, das wird nicht genug sein und es wird von Allah auch nicht akzeptiert werden, denn es muss aus dem Inneren mit der aufrichtigen Absicht gemacht werden. Und wenn es im Herzen vorhanden ist, dann ist es auch möglich, dass der Mensch auf dem Level, auf der Ebene von Ihsan agiert. Was war nochmal Ihsan? Dass du Allah dienst, als ob du ihn siehst, und wenn du ihn nicht siehst, dann weißt du doch, dass er sieht dich ja wohl. Und dann gibt er auch, der Mensch, mehr als Pflicht ist. Ja, er opfert auch mal mehr. Er sucht Gelegenheiten, wo er mal was Gutes tun kann. Er verzichtet sogar auf sein Recht. Ja, wie es in diesem Hadith auch heißt, dass sogar wenn er streitet oder er selber ist im Recht, dann verzichtet er auf das Streitgespräch um des Friedens willen. Und er weiß, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat für so jemanden ein Haus im Paradies versprochen. Dann wurde der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auch mal gefragt. Das sind alles gut belegte Hadithe. Ja, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde genauso mal gefragt, was ist es, was die meisten Leute in das Paradies führen wird? Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam antwortete: Ja, die Taqwa und das Husnul Khuluq. Das bedeutet der schöne Charakter, das gute Benehmen, Husnul Khuluq, ja, der gute Charakter, schöne Charakter. Das heißt, das meiste, was in Jannah führt, Taqwa und gutes Benehmen, guter Charakter, schöner Charakter, schönes Benehmen. Und er wurde gefragt, was ist, was am meisten ins Feuer führt, und er sagte, die zwei Höhlungen, und damit meinte er den Mund und den Schambereich. Ja, den Mund, die Zunge, was man damit alles redet, und damit kann aber auch die Aufnahme von Nahrung gemeint sein, weil man nicht auf das Erlaubte oder Unerlaubte achtet. Ja, aber der Gebrauch der Zunge vor allem und der Schambereich und alles, Schamlosigkeiten auch, die Taten, die damit oder dafür gemacht werden, das ist, was am meisten die Menschen ins Höllenfeuer führen wird. Ja, und all diese Dinge sind wie zu regulieren. Nochmal, zurück mit der Taqwa. Wenn Taqwa da ist, dann werden auch die Hände und die Füße und alle Organe werden auch gemäß Allahs Zufriedenheit agieren. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch verschiedene Duas auch für die Taqwa beigebracht und werden viele überliefert. Wie zum Beispiel, Allahumma inni as'aluka al-huda wa-t-tuqa wa-l-afafa wa-l-ghina. O Allah, ich bitte dich um die Rechtleitung und die Gottesfurcht, um das Gottesbewusstsein. Also genau, Taqwa, und um die Tugendhaftigkeit und um die Unbedürftigkeit. Ja, das ist eine von vielen, vielen Duas. Wird noch eine andere, längere von Ibn Abi Shayba überliefert. Die werde ich jetzt nicht ganz vorlesen. Die ist wirklich lang. Allahumma albisna libas al-taqwa wa alzimna kalimata al-taqwa wa ja'alna min ulin nuha wa amitna hina tarda wa adkhilna jannat al-ma'wa. Ja, und dann geht es noch lange weiter. O Allah, kleide uns mit dem Kleid der Gottesfurcht und mache und gewähre uns, dass wir das Wort der Gottesfurcht immer sprechen, und mache uns von denen, die Verstand besitzen, und lasse uns sterben, wenn du mit uns zufrieden bist, und lasse uns eingehen in das Paradies. Ja, also ja, das war jetzt eine ungefähre Übersetzung. Gibt noch viele, viele andere Duas. Ja, die wichtigste ist, dass man Taqwa überhaupt haben will, alles tut, um ins Herz Taqwa zu kriegen, durch Gottes Gedenken, durch die Verpflichtungen tun, durch die vom Verbotenen fernhalten, ja, durch das Gute benehmen. Und dann, wenn im Herzen Taqwa ist, wie gesagt, wird sie nach außen auch strömen, durch die Zunge nach außen dringen, durch die Hände nach außen dringen, und man wird sich so letztlich benehmen, wie es Allah zufrieden macht. Ja, das ist also das eigentliche Ziel, Taqwa. Wenn Taqwa da ist, dann ist alles gut. Mit Allah ist alles gut, mit den Leuten, mit der Schöpfung ist alles gut. Ja, und was kann dann überhaupt erst auch passieren, wie in der nächsten Aya gesagt wird, und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Ja, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ja, dann ist das möglich, dass allesamt festhalten am Seil Allahs. Ja, was ist das Seil Allahs? Das ist die Religion Allahs, der Dien von Allah. Und der Dien von Allah ist auch der Koran, den Allah herabgesandt hat. An diesem Buch, das alle festhalten. Ja, und durch dieses Buch an der Religion von Allah allesamt festhalten, zusammenkommen, zusammenarbeiten. Ja, und das ist, manchmal ist man sehr fromm. Man betet, man gedenkt Allah, man hat die richtigen äußerlichen Rituale, alles ist da. Aber sobald man mit der Schöpfung Allahs zu tun hat, mit den Menschen zu tun hat, dann entsteht Übel. Ja, und das ist deswegen sehr schade, weil man dann selten sieht, dass gerade unter Gläubigen oder sagen wir mal gerade unter Muslimen selten eine Zusammenarbeit möglich ist. Und dadurch natürlich dann viele, viele nützliche Dinge leider nicht entstehen können. Ja, weil das meiste ist ja eigentlich nur durch Zusammenarbeit überhaupt möglich aufrechtzuerhalten. Ja, und diese Taqwa würde dann halt möglich machen, dass man Gutes tut, dass man weiter seine Pflicht tut, auch wenn das Gegenüber vielleicht mal nicht dir Gutes getan hat oder auch mal seine Pflicht vernachlässigt, dass du das nicht zu deinem Maßstab machst, dann mache ich halt auch nicht mehr mit, oder nee, dann behandle ich den jetzt auch schlecht, sondern dass du sagst, nein, ich fürchte Allah, ich mache diese Arbeit für Allah und ich werde weiter auf beste Art und Weise meine Pflicht tun. Und wenn diese Einstellung nicht vorhanden ist, dann wird leider, ja, wie gesagt, dann sieht man leider selten, dass bis zum Ende einer Arbeit, eines Projekts, die Menschen wirklich zusammenhalten, zusammenbleiben und ja, diesen großen Nutzen weiterverfolgen. Und aus einem Hadith des Gesandten sallallahu alaihi wasallam erfahren wir auch, dass das Seil, welches hier angesprochen wird, der Koran, den Allah herabgesandt ist, das ist das Seil, an dem allesamt Gläubigen zusammenhalten sollen, festhalten sollen. Und das Problem ist, dass wenn das nicht mehr der Mittelpunkt ist, also wenn nicht mehr das Wichtigste ist, an diesem Buch, an dieser Religion festzuhalten, dann kommen andere Dinge dazwischen, dann entstehen andere Mittelpunkte. Ja, die eigene Person, das eigene Ego kommt dazwischen und steht zwischen dir und diesem eigentlichen Mittelpunkt, das Seil von Allah. Ja, und dann ist leider ein Zusammenkommen, ein Zusammenhalten nicht mehr möglich. Denn jeder läuft in eine andere Richtung. Wenn ein Mittelpunkt, ein Zusammenhalt nicht mehr da ist, Zentrum, zu dem alle laufen, dann verlaufen alle in verschiedene Richtungen, wo ihr Herz sie hinträgt. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr rechtgeleitet werden möget. Ja, also diese Gnaden, Iman, Koran, diese religiöse Brüderschaftlichkeit und Geschwisterschaftlichkeit, das ist doch das, was Allah euch an Gnade gegeben hat. Und genau das hat euch doch geeinigt. Ja, also davor, im Allgemeinen stimmt das für gesamte Menschheit, aber hier vor allem auch zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die davor bestehenden Fehden und Auseinandersetzungen und Kampfhandlungen, die davor in den arabischen Stämmen gang und gäbe waren, die dann bereinigt wurden, beiseite gelegt wurden durch die Gnade der islamischen Brüderschaftlichkeit und des Friedens, das der Koran dann gebracht hat. Diese Gnade hat euch doch überhaupt erst geeinigt. Und wegen dem Irregehen, das auch davor da war, standet ihr am Rand einer Feuergrube. Und auch dieselbe Gnade, dieses Seil Allahs, der Koran, die Religion, hat euch aus dieser Feuergrube errettet. Wollt ihr jetzt diese Gnade lassen und euch wieder benehmen, wie ihr zuvor euch benommen habt? Ja, und wieder auseinandergehen? Nein, haltet fest an Allahs Seil und geht nicht auseinander. Ja, und gedenkt, wie es war, als ihr diese Gnade von Allah, dieses Seil, dieses Rettungsseil, als ihr das noch nicht hattet. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr rechtgeleitet werden möget.